Von Tag zu Tag änderte sich die nähere Umgebung. Schon mussten aus manchen Höfen die Hühner in den Speicher gebracht werden. Der Stall war unter Wasser. Dann konnte man nicht mehr die Brücke zum Bäcker benutzen. Schließlich kam Max mit einem Kahn vor die Tür gefahren und lud mich zur Spazierfahrt von Haus Nummer 35 zu Haus Nummer 67 ein. Wir ruderten über das Pflaster, als wenn wir diese Überschwemmung verursacht hatten, und es wäre eine technische Leistung ersten Ranges. Im Jahr, das meinen Bruch mit Nessel darstellte, sah ich es plötzlich ganz anders. Man weiß nie, wann man erwachsen wird. Niemand merkt es. Man stellt es erst später fest, wenn man eines Abends in einem Schützengraben des französischen Chemin des Dames liegt, die Füße im Schlammwasser und sich erinnert, wie es war vor 10 Jahren. Man sagt es langsam in den Oktobertag hinein, der nach Pulver riecht und nach Leichen. Vor 10 Jahren. Es ist, als spräche man von dem Land, das um die Quellen des Nils liegt. Vater stierte mit mir über das Geländer des Seffersbachs. Heuhaufen trieben vorbei, dann ein toter Maulwurf. Was auf der Erde ist und was unter der Erde ist. Es fehlt nur noch etwas, was über der Erde ist, sagte Vater. Und da kam es auch schon geschwommen. Ein Vogel mit ausgebreiteten Flügeln. Es ist nichts Traurigeres als ein Vogel, dem ein Sturm die Flügel gebrochen hat. Es muss ein ziemlicher Sturm in den Bergen gewesen sein, sagte Vater. Dann schwiegen wir wieder eine lange Weile. Langsam kam in mich das Bewusstsein, dass dies eine Katastrophe sei und nicht nur ein aufregendes Verändern meiner Spielplätze. Das ist, was ich das plötzliche Erwachsen nenne. Ich dachte nicht an Gott, der ähnlich wie mit der Sündflut auch hier einen Zweck mit so viel Wasser verfolgte. Ich dachte auch nicht an Flussregulierung, die all dies Unglück verhindern konnte. Ich spürte nur die alles überziehende Macht eines Schicksals, dem keiner entging. Es war wie Krieg. Die Zeit stand still. Die Zeit der Weckeruhr, die nach Kaffee roch und nach Eisenbahnminuten. Die Zeit, durch die Hausfrauen mit Marktkörben gingen, wie lächelnde Marionetten. Ich sah in das wirbelnd graue Wasser. Dies hatte sich Zeit geliehen von den Bergen oder den Polen. Ja, es war sozusagen die geschmolzene Eiswüste von Scott und Shackleton. Alles wurde schrecklich groß und einmalig. Der Pegel, der aus diesen Wassern ragte, stieß an den Himmel und hatte keine Kerben und keine Zahlen. Plötzlich sagte Vater, »Du solltest dir trotzdem mal anhören, was Nessel jetzt sagt.« Ich rührte mich nicht. Ich wollte nicht, dass irgendjemand sah, dass ich errötete. Vater und ich redeten nie über Gefühle. Wir hatten beide Angst, zu viel davon zu zeigen. Es war, als wenn eine Wunde flösse. Wenn man mit den Fingern darauf zeigte, konnte sie sich weiß bluten. Ich hing über das Geländer und starrte in die Wasser, bis mir schwindelte. Mein Rücken war schon ganz steif. Dann rührte Vater mich leicht an. Ich glaube, es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Er wusste, dass er mich erlöste. Wir redeten nichts mehr. Ich lag die ganze Nacht wach. Denn nun hörte ich wieder die Stimme. Sie kam über die Dächer. Sie war begleitet von dem so schauerlich gedämpften Rauschen des Wassers an allen Wasserfronten. Sollte ich nicht doch aufstehen und zu Nessel gehen? Ich blieb liegen und ließ Nessel endgültig fallen. Ich ließ mich treiben mit den Wassern der Katastrophe. Nessel war das Idyll, war das abendliche Tal, war der liebliche Sonnenuntergang. Ich aber lag in meiner Dachkammer wie in einer Koje, einer Arche, und hatte verstanden, dass etwas Gewaltiges vorging und dass man nicht mehr durch grüne Täler gleiten dürfe. Es gab Größeres. Und grau war die Farbe des Großen, nicht grün. 2 Tage später schämte ich mich, und ich schäme mich noch. Es gibt eine Eitelkeit, die darin besteht, dass man glaubt, man habe allein entdeckt, dass Elend die Welt regiert. Es gibt auch die Eitelkeit zu glauben, man sei weiter fortgeschritten als die anderen. Man glaubt, an Geheimnissen teilzunehmen und verachtet die Unwissenden, bis man entdeckt, dass viel mehr Menschen eingeweiht sind, bis man beim Steigen des Nebels erkennt, dass da eine Armee neben einem mitgewandert ist. Das Herz sinkt einem dann ein Handbreit tiefer dorthin, wo die Scham sitzt. Es geschieht mir immer wieder, und ich zwinge mich dann zur Demut des Todgeweihten. Aber das muss gelernt sein. Nessel hatte sich in seinen Kahn gesetzt, als der Fluss sich um kaum 20 Zentimeter gehoben hatte. Er hatte gebetet und sich dann schlafen gelegt. Den Leuten, die sich einfanden, hatte er die Geschichte vom Sturm auf dem See Genezareth erzählt, wie der Herr eingeschlafen war, wie die Jünger ihn entsetzt weckten, als der Sturm kam, wie er sie fast entrüstet angesehen habe, wie er sie tadelte, dass sie so kleinmütig waren. Und er habe sich dann nicht erhoben und habe nur gesagt, Wind, steh still, und der Wind habe sich gelegt. Die Leute hatten diesmal nicht gelacht, sondern über die Wiesen geschaut, wo das Futter ihrer Kühe und Pferde wuchs. Schon leckten die Wellen über die Ränder der Ufer. Alles war den Leuten recht, sogar der verrückte Nessel, wenn er nur etwas schaffte. Nessel hatte sich schlafen gelegt und war gegen Morgen aufgewacht. Da war das Tal schon ein graues Meer und das Wasser zerrte an der Kette, die seinen Kahn mit dem Damm noch verband. Er war aufgestanden und hatte die Hände ausgebreitet und begonnen, die Flut zu beschwören. Er benutzte erst das Bibelwort »Wind, steh still«, dann soll er gewechselt haben. Er drehte sich nach dem Süden, woher das Unheil kam. Er beschwor den Himmel, der gegen den zweiten Morgen sich wieder mit Wolken bedeckt hatte und um die Mittagszeit seine Schleusen öffnete. Er wurde gesehen, wie er ins Schiff niederkniete und mit den Handflächen über das Wasser strich, es zu besänftigen. Dabei merkte er gar nicht, dass die Flut höher stieg. Jedenfalls, wie mir Max berichtete, steckte er den Pflock, an dem das Schiff hing, nicht höher, sodass das Boot bald in eine schiefe Lage geriet. Die ertrinkende Kette zog den Bug abwärts. Eine Frau sah ihn, wie er plötzlich wütend wurde und mit den leeren Netzen die Flut peitschte. Er muss überzeugt gewesen sein, dass dies seine Stunde der Prüfung war. Wenn er die Flut nicht zum Stehen brachte, war er selber nichts wert. Dabei war sein Glaube mehr wert als der von allen Menschen, die ich in 50 Jahren traf. Das Boot stand auf mit seinem Bug und hätte ihn wohl auch mit sich hinabgerissen, aber im letzten Augenblick muss ich die Kette gelockert haben. Die Menschen, die vom Bahndamm aus ihn beobachteten, sahen, dass er mit seinem Kahn forttrieb. Der Kahn machte eine lustige Drehung auf der Stelle, wo Nessel seit Stunden gebetet und gebettelt hatte. Dann stieß er in die Mitte der schweren Strömung und trug Nessel davon. Er wurde zum Punkt, ehe er in der Schlucht von St. Gangolf verschwand. »Eine Mücke auf der grauen Suppe«, sagte einer zur Mutter, die alle Details der Geschichte sammelte. Sie hielt den Mann für einen Gottesversucher, aber war gefesselt von ihm. Ich saß in einer Ecke des Buchladens und hörte den Bericht und den Protest der Mutter. Mein Herz weinte. Ich wollte hervortreten und sagen, es war keine Mücke, es war Nessel, mein Nessel, und nur ich weiß, was mit ihm gemeint war. Aber ich trat nicht vor. Petrus verleugnete seinen Herrn, weil er es plötzlich mit der Angst bekam. Ich aber war voll Scham. Nessel soll bei den Stromschnellen ertrunken sein, dieselben, über die wir einige Wochen vorher so spielend leicht geglitten waren. Andere sagen, dass er bei Serrich an Land getrieben sei und dass man ihn in der Irrenanstalt beim Galgenberg eingeliefert habe. Andere wissen, dass er mit dem Schwinden der Flut auf einer Insel sitzen geblieben sei und dort ganz allein das Ende seiner Tage abwarte. Ich habe nie auch nur versucht, die Geschichte nachzuprüfen. Ich wollte nicht, dass er zurückkäme. Von einer solchen Fahrt kehrt man nicht unter Menschen zurück. Es gehört sich nicht. Er verdiente, dass es ganz andere Länder gab, die ihn aufnahmen und ihn bei sich verbargen. Zweites Kapitel. Überall Preußen. Alles war bereit für einen neuen Herrn. Aber der Herr konnte nur einer sein, der die Güte kannte, ohne mich weich zu machen, der die unermesslichen Räume überschaute und sie mir anbot, ohne mich in Fallen zu locken, der träumen konnte, ohne dass ich ihn wecken musste, um ihm zu sagen, dass er eine Schlafmütze sei und kein träumender Gott. Stattdessen stieg von Kafkas Schloss ein Beamter nach dem anderen in den Schnee meines Dorfs, Ich hörte ihre Stiefel knarren für Jahrzehnte. Und manchmal scheint mir noch heute, dass einer von ihnen plötzlich seine Hände auf meine Schulter legen kann und ich muss mit ihm gehen in seine dunklen Korridore. Ich spreche von Kafka, dem dunklen, verzweifelten Bruder von uns allen, der die Nebel vor dem Bau wegzog, unter dessen Mauern unsere Häuser stehen. Die Burg des Schicksals, der Turm des Verhängnisses, die Mauern der Hoffnungslosigkeit. Oh, es gibt tausend neue Bilder. Der Tscheche, dieser düstere Johannes eines immer unsichtbaren Christus, hat es das Schloss genannt. Und so erscheint es in diesen Blättern, die nicht nur mein Leben schildern, sondern auch die Beamten vom Schloss und die Landschaft des Tals. Viele sterben im Schatten der dunklen Mauern. Sie sterben schon bei Lebzeiten. Ich aber habe gelebt im selben Dorf. Der Schnee um mein Haus taute in vielen Frühlingen. Da war dieselbe Magd, in deren Armen sich K. verspann. Aber mir gab sie die Freude ihrer Hüften und die Gewissheit, dass Liebe blühen kann aus unseren Leibern. Man trug meine Akten für Jahre von einem Zimmer zum anderen im muffigen Schloss, aber so viel Zeit ich auch manchmal verschwendete, auf Bescheide zu warten, ich lebte selbst in diesen Wartezeiten, sah Mädchen tanzen zu Mozart-Serenaden über die Wiesen anderer Schlösser und fand Entscheidungen der Fragen, die sie in Aktenbündeln da herumtrugen, mit Männern, die des Schlosses lachten und all seiner trockenen Diener. Ich fand sogar, dass es zwei Schlösser gibt. Und Kafka mag mir verzeihen, wenn ich es so spät entdeckte, dass ich es ihm nicht mehr mitteilen konnte, da er so früh ging. Ich fand den Herrn, nachdem ich mich lange mit seinen Dienern herumgeschlagen hatte, und der Herr, obwohl er mit Kafkas düsterem Schloss zweifellos auch zu tun hatte, verriet mir, dass ein anderes Schloss offen steht für alle, die lange genug danach suchen und sich von den Aktenträgern nicht blöffen lassen. Im anderen Schloss aber ist der Herr bekannt und sichtbar. Auch zeigt er sein Gesicht und sieht dich an. Er hat den Blick jener Hostie, von der ich früher gesprochen habe. Er hat aber auch den Blick des Mondes, hinter dem so viel Raum ist, dass wir bescheiden werden vor der Unendlichkeit, die lockt und die doch nur durch unser Denken lebt. Ich spreche zuerst von den Dienern, die aus Kafkas Schloss in mein Leben niederstiegen, als ich begann zu denken. Sie waren eine ziemliche Plage. Ich war lange nicht sicher, ob dies nicht eine deutsche Plage war, bis ich 1936 in Russland meinen Neffen über einen Wolkenbruch sprechen hörte. Die Wasser des Himmels hatten einen Teil des Baus der Untergrundbahn zerstört. Am Nachmittag schon kam mein Neffe, ein Knabe von 11 Jahren, aus der Schule und sagte, man sucht die Schurken, es war Sabotage. Er zweifelte gar nicht, dass die Beamten vom Schloss, es hat Zwiebeltürme dort, recht hatten mit allem. Es war keine deutsche Plage, aber die Färbung war schwarz-weiß-rot. Es fing schon mit 7 Jahren an. Der Lehrer, der erste Beamte in meinem Leben, rief mich aus der Bank und gab mir einen versiegelten Brief. Ich solle ihn meinem Vater abliefern, weh dir, wenn du ihn verlierst. Er zeigte mir den Stock. Ich sah an dem Stock vorbei auf ein Kruzifix, das an der Wand hing. Daneben war ein Kaiserbild. Stock, Kreuz und Wilhelm II. Ich nahm den Brief zitternd und ging nach Hause. Ich trat zur Hintertür ins Haus und stand dort 3 Stunden im dunklen Korridor, bis Mutter mich fand. Sie lachte. Aber Dummer, der Herr Lehrer will nur ein Buch haben, das ihm Vater gestern versprochen hat. Ich nickte und schluckte meine Tränen. Ich war 8 Jahre alt, als das erste große Unglück mich traf. Hinter der Brauerei der Stadt, in einem offenen Hof, schüttete ein Straßenbauer heißes Teer aus. Mein Bruder und ich schlichen in den Hof. Das war der erste Verstoß gegen die unsichtbare Autorität. Ich kniete nieder und kratzte mir am lauwarmen Rand der schwarzen Pfütze Klümpchen heraus. Ich wollte Puppen daraus machen. Meinem Bruder gefiel es, einen Pflasterstein in die kochende Masse zu werfen. Ein Fladen flog mir ans rechte Bein, ein starker Spritzer dicht neben das rechte Auge. Ich kratzte den Fleck aus dem Gesicht, ging dann bekümmert nach Hause, während der zähe Stoff mir langsam durch die Strümpfe ins Fleisch brannte. Ich hatte keinen Grund, meine Eltern für solche Barbaren zu halten, dass sie zu meinen Schmerzen noch sofortige Züchtigungen fügen würden. Und doch stand ich wieder für eine Stunde in jenem dunklen Korridor, der mir heute wie mein freiwilliges Fegefeuer vorkommt. Ich wartete, dass einer der Großen mich erlösen würde, einfach dadurch, dass er käme und mich bei der Hand nähme. Ich selbst sah, während ich das Teer und das verbrannte eigene Fleisch roch, nur irgendeine helle Stube vor mir, meine eigene Stube, in der ich dann 3 Monate siech lag. Ich sah im hellen Licht auch noch einige jener unverständlichen großen Menschen, die es bestimmt als verboten bezeichnen würden, dass ich an fremdes Teer gerührt hatte. Verbote in Deutschland aber sind wie Aufforderung zur Sünde. Und da alle die Vorschriften befolgen, sind sie in Wahrheit zu Millionen fortwährend am Sündigen, in ihrem Unterbewusstsein. Als Mutter mich endlich entdeckte, brach ich ohnmächtig vor ihr zusammen. Ich war überzeugt, dass ihr erstes Wort sein würde: die guten Strümpfe. Aber auch hier ließ ich mein Schuldgefühl sprechen, statt erst einmal auf die erschrockene Frau zu hören und daraufhin erst mein Bewusstsein zu verlieren. Selbst meine erste Liebe wurde überschattet von dem Gespenst der Autorität, dem allzu wirklichen Gespenst. Sie war als eine Hutmacherin bei der jüdischen Dame Sarah Berl beschäftigt. Greco konnte sie gemalt haben, ihr ovales Gesicht, die brennenden pechschwarzen Augen, den Mund, dessen Sinnlichkeit Gebete sprach, den Körper, der über mich hinaus nach den Sternen schießen wollte. Ich machte ihr viele Geschenke, darunter auch solche, die man als Diebsgut betrachten kann. Ich riss aus den Zeitschriften, die den Kunden meines Vaters gehörten, die Buntdrucke heraus. Ich wagte dabei Anspielungen. Ich sammelte eine Zeit lang Rubensdrucke und gab sie dem Mädchen alle auf einmal. Sie ließ sich nicht verwirren. Sie fand die Knie der 3 Grazien verfettet, die Hintern zu tief sitzend, die Busen an Nährammen erinnernd und nicht an Frauen. Sie war gefesselt von dem Bild des toten Leander, wie er in den Wellen treibt. Sie schien es am Platz zu finden, dass man so viel für eine geliebte Frau wagt. Ich wies auf die Nymphen hin, die ihn in sein nasses Grab betten. Aber sie machte nur eine ungeduldige Handbewegung und studierte dann die bizarre Schönheit der Muscheln, die der Sturm rechts auf dem Bild an den Strand gespült hatte. Ich versprach ihr die große Muschel, die Großmutter von der Nordsee mitgebracht. Nordsee, sagte sie. Es schien, dass ein so kaltes Meer nicht als Lockung für sie in Frage kam. Am Nachmittag, nach vielem Grübeln, entschloss ich mich, sämtliche Schulaufgaben strikt zu vernachlässigen und einen Gang zum königlichen Kammerforst zu machen, wo die ersten Erdbeeren zu finden sein mussten. Ich ging 2 Stunden, suchte 1 Stunde und nahm weitere 2 Stunden für den Rückweg. Ich war vor mir sicher, dass ich eine Leistung vollbracht hatte. Ich tat in den Strauß der roten Beeren noch einige Farnkräuter und die dünnblütigen blauen Vergissmeinnicht. Nach Sonnenuntergang fand ich mich am Gartentor der Hutmacherin ein. Ich stand und bewunderte mein Kunstwerk, als sie sich zeigte. Sie nahm das Bukett, roch eine Sekunde daran, dann zog sie es durch den Mund und riss alle Beeren mit einem Ruck von ihren Stängeln. Es ist Sand daran, sagte sie, indem sie das zermanschte Bukett auf den Boden warf. So essen sie auf den Bauernhochzeiten von Rubens, wollte ich sagen. Aber sie hatte plötzlich wieder ihr verträumtes, schmales Gesicht und sagte: Wenn du mir Orchideen bringen könntest oder eine Granatfrucht, das wäre etwas. Ich lag einen ganzen Nachmittag in der Saarwiese. Ich hatte mich mit allen Kriegslisten hineingeschlichen. Das Gras stand schon hoch. Ich richtete es hinter mir wieder auf, damit die Feldhüter meiner Spur nicht einfach folgen konnten. Bald war ich benebelt von den strengen Düften, dem bitteren Geruch des Löwenzahns, dem Honig der Sumpfdotterblume, dem Hauch des Wiesenschaumkrauts und der dampfenden Erde selbst. Plötzlich wusste ich, wenn ich sie hierher bringe, wird sie mich küssen. Dies ist das Parfum, das sie fangen wird. Diese Erde wird sie binden. Ich sah es vor mir, wie sie schwerer und schwerer würde, fast wie eine Rubensfrau, wie ihr Körper sich vollsaugen würde von den grünen Säften. Und meine aufregendste Vorstellung war, dass sich ihre Brüste straffen würden und durch die Bluse brechen würden, wie die der von ihr so verachteten Elena Fourmand im Pelzmantel. Ich schilderte ihr schon am Abend, wie gefährlich es sei, jetzt in diese Wiese einzudringen, da der Bürgermeister selber sie zum Abmähen gesteigert habe. Es stachelte sie auf. Sie bestand darauf, dass wir nicht die Ruhe- oder Vesperstunden der Wächter zu unserer Exkursion wählten, sondern gerade eine Stunde, wenn sie alle auf der Wacht seien. Wir drangen ohne Schwierigkeit bis in das wahre Herz des hohen Grases vor. Sie gehorchte sogar, als ich sie aufforderte, sich ganz flach neben mich auf den Kräuterteppich zu werfen. Sie sog den Geruch aus den zerknitterten Gräsern. »Es riecht viel zu stark«, sagte sie. Dann setzte sie sich mit einem Ruck auf. »Würdest du mich aus dem Gefängnis holen, wenn sie mich einmal einsperrten?« Ihre mandelförmigen Augen sahen durch einen schmalen Ritz der Lider. Ich wich dem Blick aus und sah in ihre Bluse, wo auf weißer Seite ihre zwei zarten Brüste schwammen. Ein Schleier zog vor meine Augen, wie ein schützender Vorhang. Mein Herz hämmerte an meine Rippen, als wollte es mahnen, den Augenblick nicht wegen einer Lüge zu versäumen. Ich wusste, dass ich lügen musste. Immer hatte ich das Gefängnis der Stadt als einen schmutzigen Ort verachtet. Wenn ich zu Nessel ging, der Seite an Seite mit dem Haus wohnte, war ich immer zuerst auf die andere Straßenseite gegangen. Ich sah auf die Gitter vor den Fenstern. Ein Haus, das nicht einmal frei seine Augen aufschlagen konnte. Ich war auch überzeugt, dass sie eine Guillotine dort im Hof stehen hatten. Eine Maschine für das schmutzigste Geschäft, das die Geschichte kannte. Ich sollte an diesen Stäben feilen, um dann darin die Maschine zu finden, wahrscheinlich nicht einmal gewaschen vom letzten Mord, vollzogen beim Morgengrauen. Sie fuhr verspielt über meine ausgestreckte Hand. Es sprangen Funken zwischen den beiden Handflächen über. Ich roch nun durch alle die Kräuter, auch ihren Geruch, Gemisch aus Schweiß und kölnischem Wasser. Es ist keine Zeit mehr zu verlieren, dachte ich, als alles sich mischte. Die Schreckensvision des klebrigen Gefängnisses, der echte Geruch der sommerlichen Wiese und der künstliche ihres Parfums, die lockenden Brüste und die Scham zu lügen. Ich log. Ich würde dich aus jedem Kerker herausholen, und wenn es mich das Leben kosten würde. Im selben Augenblick hörten wir die Stimmen. Hier herum müssen die Schandbuben sein. Ich hab sie. Dort liegen sie. Schau, er ist sogar mit einem Weibsstück da. Ich sah schnell in die Richtung der Stimmen. Da waren die Mützen. Ich könnte die Mützen heute noch zeichnen, nicht aber die Gesichter. Es waren ja wohl auch keine Gesichter. Was uns aufstöberte, uns in die Höhe warf wie entlarvte Schmarotzervögel, waren die Mützen. Sie waren erdgrün und steif, so steif, mit einem dunkelgrünen Samtband am Bord, wo die Mütze aufsaß auf den gesichtslosen Schädeln. Ein Messingschild glitzerte in der Mitte der Mütze. Ja, und dann war noch ein Orden unter der Brusttasche des einen Mannes, von den Düppeler Schanzen oder von Königsgrätz, wer konnte das wissen. Aber der ganze Mann bestand daraus. Ich habe seitdem solche Typen immer umgangen. Genau wie ich in jenen Jahren immer das Gefängnis umging. Es ist eine Guillotine in ihnen aufgestellt. Sie zwingen das deutsche Volk unter die Guillotine. Alle 20 Jahre tun sie es. Sie schneiden den Kopf halb an, lassen ihn bluten, fast verbluten, und ringsherum regnet es dann Orden und Medaillen und Mützen, ja, Mützen. Ich sprang auf und lief davon, ganz einfach davon. Das Mädchen lief hinter mir her. Wir waren schneller als die Wächter. Unsere Angst war größer als ihr Eifer. Vielleicht aber auch liefen sie nicht, weil sie mich erkannt hatten. Sie konnten sich dann Zeit lassen bis zum Abend. Dann würden sie an unserer Tür erscheinen und ihren Bericht geben. Die Hand an der Mütze würden sie ihren Bericht geben. Ich könnte sie erschießen, sagte ich, als wir durch die Tunnels des Bahndamms uns in Sicherheit gebracht hatten. Und ich könnte dich ohrfeigen, sagte mein Greco-Mädchen. Aber es würde kaum etwas ändern.